Oma machte Oma korrekt machte Schnitzel. Jalapeno brennt im Arm. Jalapeno ist das Einzige, was mich noch Leben entweint. Ich brauche Brauchsitze, die Hitze der feurigen Liebe durch die Halle.